IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, für Sie Teil 2 unseres heutigen Themenschwerpunktes zu präsentieren. Ragamala, Gedicht, Bild, Musik, das gesprochene Bild der Ragamalerei. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats, hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik, gespielt von den renommiertesten Musikmeistern Indiens. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot, dem weiteren Verlauf der Sendung. Die Ragamalas, die musikinspirierten indischen Miniaturmalereien, lernten wir in Teil 1 als eine einzigartige, komplexe Kunstform kennen. Sie ist in keiner anderen Kultur unserer Welt anzutreffen und korrespondiert mit der indischen Musik der Raga-Form unmittelbar. Nachdem wir bereits einen Einblick in die indische Raga-Malerei aus dem grundsätzlichen Verständnis der indischen Musik nehmen durften, erfahren wir heute einiges tiefergehende über den musiktheoretischen Ansatz und Bilderserien. Mit den Hörbeispielen aus dem ersten Teil unserer Sendung stellten wir den Raga Kamot, Raga Lalit, Dhanashri und Frühlingsraga Hindol vor. In Teil 2 möchten wir uns für einen direkten Hörvergleich wieder auf diese Ragas beschränken. Indische Musikmeister werden uns auf weiteren Instrumenten wie der Bambusflöte oder dem Santur diese Ragas interpretieren. Auf die Begrifflichkeit des Hauptmelodietypus treffen wir auch in der Miniaturmalerei. Der in den Beischriften der Miniaturbilder verwendete Sanskrit-Ausdruck Raga bedeutet in der Übersetzung etwa Färbung oder Röte. Die Raga-Malerei folgt der Struktur der nordindischen musiktheoretischen Schule des Hanumat oder seiner Vorläufer. Diese findet sich in dem indischen Werk Sangita Darpana wieder. Die Sangita Darpana reiht sich in die drei großen nachchristlichen Werke zur Theorie und Praxis der Musik ein. Das Natya Sastra des Bharata, der Sangita Ratnakara des Sangadeva und der Sangita Darpana von Damodara. Letztere wurde mehrfach überarbeitet. Raja Surendra Mohan Tagore publizierte in Kalkutta 1881 die Fassung von Damodara Mishra unter der Überschrift Sangita Darpana or the Mirror of Music. Sie fand auch in Europa Beachtung. Von Richard Simon wurde der Text nach 6 Handschriften der Bibliotheken zu Berlin, London und Paris kritisch bearbeitet und größtenteils abgedruckt. Kamodini Ragini Abhushanam Hemamani Pravekam Haranvita Panipadeshu Datte Chitrambara Kanjakarachamalam Kamodiniyam Ratisannipacha Kamodini Deepakasya Pratamaragini. Mit bestem Gold und Juwelen geschmückt, hat sie an Händen und Füßen eine Kette angelegt. Bunt gekleidet hält diese Kamodini einen Lotus und eine Girlande und erscheint wie Rati, Kamodini des Deepaka erste Ragini. Die folgende Aufnahme mit dem Sänger Pandit Kumar Gandharva findet sich auf einer CD bei Fountain Music Indien, veröffentlicht im Jahre 1999. Der indische Gesangsmeister Pandit Kumar Gandharva, sein Künstlername, wurde als Shivaputra Shidramaya Kamkali in Darwad 1924 geboren. Er gehörte als Vertreter der Raga-Kunst zu den schillerndsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Ungewöhnlich für die traditionsbehaftete Musikkultur Indiens war Kumar Gandharvas musikalisches Selbstverständnis vom Experimentieren geprägt. Bis zu seinem Tode im Jahre 1992. Vor dem Hintergrund seines künstlerischen Werdeganges in den frühen Jahren seiner Karriere widmete er sich intensiven Studien der Volksmusik von Malwa und der Region um Devas, in der er zu Hause war. Dieses Schaffen mündete in die Innovation neuer Ragas. Sie zeichneten Kumar Gandharva als kreatives Genie und profilierten Komponisten aus, neben vielen Anerkennungen wie dem Padma Bhushan Award der indischen Regierung. Pati bani niko subhagari di bagi. magari. Subagari. Subagari. Sie hörten den indischen Gesangsmeister Pandit Kumar Gandharva, begleitet von Govindrao Patwardhan, Harmonium, Suresh Akrekar, Tabla. Die CD Classical Vocal, Discovery of Indian Classical Music, Pandit Kumar Gandharva, aus dem Jahre 1999, ist bei Fountain Music Company, Pune, Indien veröffentlicht. Die bildliche Darstellung in der Raga-Malerei wird von 6 Raga-Haupttypen, den sogenannten Familien, beherrscht. Sie sind in ihrem Typus nach männlich, Purusa, denen in der Regel je 5 weibliche Raga-Formen, die Raginis, zugeordnet werden. Diese Hauptmatrix von 36 Raga-Skalen wird mitunter weiter differenziert. Jedem Hauptraga sind noch 8 Söhne, Putras, zugewiesen. Insgesamt sind es also 84 Mitglieder. Das Oberhaupt der ersten Familie ist Raga Bhairava, ein Frühmorgen-Raga. Er wird zwischen 4 und 7 Uhr gespielt. Die 6 Hauptragas sind Bhairava, Deepika, Sri, Malkauns, Meg und Hindol. Jede ihrer Notenskalen war für die 6 Jahreszeiten Indiens von Bedeutung. Der Sommer, die Monsunregenzeit, der Herbst, der frühe Winter und eigentliche Winter in unserem Sinne und der Frühling. Nach den früheren Raga-Klassifikationen, die auf den antiken Jatis und Grammar-Ragas basierten, kam das Nummerierungssystem der Ragas und Raginis auf. Literarische Abhandlungen finden sich dazu im 14. bis 19. Jahrhundert wieder. Das Wort Ragini ist verwandt mit Grabini, was so viel bedeutet wie eine Frau trägt ein Kind in ihrem Bauch. A female carrying a child in her womb. In der Analogie bedeutet dies etwa, ein Ragini trägt den Embryo eines zukünftigen Ragas aus. Mit Bezug auf Damodara um ca. 1625 enthielt das berühmte Hanuman-System 6 Hauptragas mit jeweils 5 zugehörigen weiblichen Ragas, den Raginis. In diesem wie in einer Vielzahl weiterer Ragasysteme wurden jedoch Unstimmigkeiten und Abweichungen festgestellt. Die Verwandtschaft oder Ähnlichkeit eines Ragas und seinen Raginis war sehr gering bis nicht existent. Neben der Hanumat-Schule gab es weitere musiktheoretische Schulen, die im Deccan gebräuchlich waren. Die frühe Deccan-Malerei etablierte sich um 1570-71 in islamisch geführten Staaten, an der Südgrenze des Mogulreiches liegend, Ahmednagar, Bijapur, Golconda und Hyderabad. In den Bergstaaten des westlichen Himalayas trat gegen Ende des 17. Jahrhunderts die Pahari-Malerei auf. Es waren Lokalschulen wie Basoli, Jammu, Gular, Kangra, Kuluchamba und Teri Garhwal. Ihre ikonografischen Wiedergaben weichen stark von den Serien ab, die sich auf Hanumat berufen. Sie beziehen die bereits genannten 8 Söhne mit ein, die Untermelodietypen der einzelnen Hauptragas, Ragaputra. Ein Beispiel eines Sechstonragas ist der Raga Lalit. Er wird uns präsentiert von Shiv Kumar Sharma, Indiens führenden Meister auf dem Santur, ein hackbrettähnliches Saiteninstrument wie das Zimbalon in Ungarn und Rumänien, mit 91 Saiten, die über 31 Stege gespannt sind. Lalita Putra Dhatte lalate tilakam chapitam Shubhrambarash champakapushpamalaha Tambulahastopyatigora deho Vilasavesho lalitaha prabhate Lalita Bhairavasya Shashtaha Putraha. Lalita wird erklärt als einer, der auf der Stirn ein Mal hat, gelb und weiß gewandet ist, mit einer Champaka-Blütengirlande. Von überaus hellem Körper, mit einer Betelzubereitung in der Hand, anmutig gekleidet, am Morgen. Lalita des Bhairava 6. Sohn.